1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 1 Uhr und 35 Sekunden, ganz pünktlich, sind wir heute Nacht. Ja, wir beginnen mit einer neuen Talkwoche. Schön, dass ihr auch dabei seid und wie immer montags mit einer freien und offenen Themenrunde. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Das ist die Frage bei einer offenen Runde. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Wilhelm und Wilhelm ist 64. Guten Morgen, Wilhelm. Guten Morgen, Jürgen. Wilhelm, um was geht's bei dir? Ein Pädophiler hat bei mir, bei uns in der Nachbarschaft gewohnt. Das heißt, unmittelbar neben dem Wohnhaus, in dem ich wohne. Ich fange mal von vorne an. Der Mann hat, oder die Kripo hat 19 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch mit 4 Mädels dokumentiert. Mhm. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen, hat 9 Monate in Untersuchungshaft gesessen. Ja. Und in diesen 9 Monaten hat die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach es nicht geschafft, ihn anzuklagen. Mhm. Wir reden über einen Fall, der jetzt wie lange zurückliegt? Der ist jetzt aktuell. Am 25. So. Da stand auch in allen möglichen Zeitungen. Der WDR hat, glaube ich, auch am Freitag berichtet darüber, dass er ausgezogen ist. Ja. Also es ist ganz aktuell. Der Oberstaatsanwalt, der dafür verantwortlich ist, wurde strafversetzt nach Düsseldorf. Mhm. Und eine Sachbearbeiterin ist offensichtlich wohl diejenige, die das wohl in erster Linie verschleppt hat. Und ja, es geht um weitere sexuelle Straftaten, ja, die diese Frau alle verschleppt hat. Das nehme ich mal gleich vorweg. Ein Rechtsanwalt aus einer benachbarten Stadt prüft, ob er diese Frau und diesen Oberstaatsanwalt anzeigen kann wegen Amtsvereitelung und Begünstigung im Amt. Aha, so. Also ich habe von diesem Fall nichts mitbekommen. Ja, stand aber in bei der Fülle, kann natürlich sein, bei der Fülle der Themen, okay, die auf einen ein... okay, also ein schlimmer Vorfall in das Ganze. Ja, ja, ja. Und dieser Mann hat bei dir gewohnt? Nebenan. Also es ist dann so, nach dem ersten Gerichtsverfahren stand dann in den Zeitungen, Angeklagter steht vor Gericht und wohnt im Hotel. Mhm. In Wirklichkeit hatte der Rechtsanwalt ihn aber bei uns im Nebenhaus untergebracht. Und das Perfide an der Sache ist, dass der Hauseigentümer eine Woche vorher seine Frau verloren hatte. Mhm. Die ist verstorben. Mhm. Dieser Hauseigentümer ist ein alter Mann, deutlich über 80, hat von nichts gewusst. Das heißt, er war wirklich völlig ahnungslos. Mhm. Und am Mittwoch, letzte Woche, ging ich einkaufen und ging dann so 150 Meter ungefähr weiter und sah in Fenstern Plakate hängen. Hier wohnt ein Kinderschänder und all so ein Tarar. Und gleichzeitig war dort eine Journalistin vom Express. Mhm. Die habe ich dann gefragt und die hat mir dann auch ganz ausführlich einiges so erzählt. Und ich bekam dann eine Fotokopie eines Zeitungsausschnittes, den ich noch nicht gelesen hatte. Ja. Mit diesem Zeitungsausschnitt, da stand da oben drüber, Kinderschänder wohnt im Wald. Ja. Mit diesem Zeitungsausschnitt bin ich zu meinem Nachbarn gegangen, habe geklingelt, nochmal kurz herzliches Beileid gesagt und sage, tut mir leid, dass ich Sie ansprechen muss. Dieser Mann wohnt in Ihrem Haus, der wurde aschfahl, der wurde völlig weiß und hat gesagt, das darf nicht wahr sein, der muss raus, der darf hier nicht wohnen, das ist ein ehrenwertes Haus. Sagt er dann zu mir, was soll ich machen? Ich sage, Sie können ihn doch kündigen. Fristlos. Ja, ja. Dann hat er mich gefragt, ob ich mit hochgehe. Ja. So als Rückendeckung. Wir sind hochgegangen, haben geklingelt. Der Hauseigentümer hat ihm auch diese Fotokopie gegeben. Da hat der Pädophile dann gesagt, das ist alles Lüge. Die wäre eine Hetze. Und die Kripo würde auch dazu beitragen. Die standen natürlich 24 Stunden vorm Haus. Und der Hauseigentümer hat ihm dann gekündigt, hat gesagt, das war der Mittwoch vor der Woche, hat gesagt, bis morgen Mittag, 12 Uhr sind Sie raus. Ja. Und ich habe das dann so ein bisschen verstärkt und ja, wir haben uns dann verabschiedet, ging runter zur Kripo, habe gesagt, Ihr Mann ist spätestens bis morgen Mittag weg. War er weg? Er ist am selben Tag, 3 Stunden später war er schon ausgezogen. Wo ist er jetzt? Das weiß man nicht. Jetzt steht in der Zeitung, er ist jetzt... Nö, jetzt ist er irgendwo, weiß nicht. Und da die Kripo ja wieder nicht sagen darf, weil die Kripo ja sind ja die bösen Leute. Die Kripo sorgen ja dafür, dass das Volk aufgehetzt wird. Die Kripo sind diejenigen, die von diesem Mann und auch vor allen Dingen von dem Rechtsanwalt noch beschuldigt werden. Im WDR ist wohl gesagt worden, aus dem Nachbarhaus hätte ihn jemand bedroht. Hm. Und deswegen wäre er aus Todesangst ausgezogen. Ja, also Fakt ist, dass dieser Mann auf freiem Fuß ist. Er ist auf freiem Fuß. Ja. Er ist ganz klar auf freiem Fuß. Und die Kripo Fakt muss ihn ist, bewachen. Bitte? Die Kripo hat? Die Kripo muss ihn bewachen. Die Kripo muss ihn bewachen. Muss ja. observieren, dass er nicht noch neue Sachen macht. Denn nachdem er hier bei uns nebenan eingezogen ist, ist er ja wieder rumgelaufen und hat gesagt, ich putze euch die Treppe und ich kümmere mich um eure Kinder. Ja. Ich fahre mit denen in den Zoo, da steht ja alles in der Zeitung. Kann und, man ja nachlesen. Und das Verfahren wird neu aufgerollt jetzt? Am 25. ist der zweite Verhandlungstag. Ah ja. Dieser Mann, den kennst du? Jetzt kenne ich ihn. Aber du kanntest ihn vorher vom Sehen nur, oder wie? Nein, vorher, ich kannte ihn gar nicht. Ach so. Ich kenne ihn aus Mittwoch, so ungefähr 13.05 Uhr. Seit dieser Zeit habe ich mir sein Gesicht eingeprägt. Ich kenne ihn ganz genau, ich habe mit ihm gesprochen. Weil du am Anfang sagtest, dass er bei dir gegenüber gewohnt hat, aber jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Er hat nebenan gewohnt. Das heißt, der ist ja nachts oder abends im Dunkeln ist er eingezogen. Der durfte ja gar nicht raus. Das heißt, wenn er rausgegangen wäre, wäre die Kripo ja mit ihm mitgegangen. Ja. Der hatte... Also gar keine Chance, sich frei zu bewegen. Sehr viel schiefgelaufen. Skandalöse Dinge wahrscheinlich. Unter Umständen sind da passiert. Nicht schiefgelaufen, skandalös. Das ist das richtige Wort. Okay. Mehr als darüber den Kopf schütteln und uns ärgern und empören können wir im Moment nicht. Wir müssen abwarten, wie sich das neue Verfahren jetzt entwickelt. Ja. Was hältst du davon, wenn zum Beispiel, das hat ja nun sicherlich, das haben viele gelesen, wenn Hauseigentümer einfach sagen würden, so einen nehmen wir nicht. Wenn kein Hauseigentümer so jemandem eine Wohnung gibt, dann ist er ohne festen Wohnsitz und er müsste ja dann wieder logischerweise in Untersuchungshaft. Ich finde, das Schlimme ist, dass sich keiner aufregt, dass die Staatsanwaltschaft ganz entspannt und dass vor allen Dingen dieser Oberstaatsanwalt jetzt klagt, dass er wieder, die Justizministerin verklagt er ja, dass er jetzt wieder nach Mönchengladbach zurückkommt. Er ist doch derjenige, der verantwortlich ist, wenn seine Mitarbeiter Mist bauen. Ja, gut, dazu kann ich jetzt überhaupt gar nichts sagen, weil ich den Zusammenhang nicht kenne. Ich nehme das mal als Meinungsäußerung von dir hin und die Frage, ob ein Wohnungseigentümer sagen kann, ich nehme so niemanden auf. Ja, das müsste natürlich möglich sein, na klar. Klar, aber er wusste es ja vorher nicht, so wie du mir es gerade erzählt hast. Absolut nicht gewusst. Genau, das war das Problem. Und die AG Düsseldorf, die AG Mönchengladbach hat dann auch noch die Übernahme der Mietkosten erklärt und die hätten es doch auch wissen müssen. Die haben diesen alten Mann, von dem sie wussten, dem ist die Frau gestorben, den haben sie regelrecht übertölpelt. Also ich merke schon, dass du da sehr, sehr aufgebracht bist. Ich bin mehr als aufgebracht. Ich musste mich furchtbar zusammennehmen, um diesen Menschen, nicht weil er sich mir gegenüber in einer Art Weise präsentiert hat, dass ich sagen muss, dass so ein Mann, dass der es schafft, Kinder für sich zu begeistern, ist für mich unverständlich. Ein schmieriger Typ, mir gegenüber ein devoter Typ, wo man sagen muss, da kannst du als tatsächlich normaler Mann, da musst du platzen. Aber das ist ja das Problem bei so vielen dieser Täter, dass man das sich überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man die sieht, entweder weil sie so normal wirken oder vielleicht weil sie auch eher kauzig wirken, so wie du es vielleicht von dem jetzt beschrieben hast. Aber den Kindern gegenüber verhalten sie sich dann ganz anders. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Der gute Onkel von nebenan. Genau so. Leider. Am 25. hast du, geht's wieder weiter. Am 25. ist der nächste Termin und ich bin morgens um 6 Uhr schon da, dass ich garantiert einen Platz kriege, hundertprozentig. Das ist ja gut. Vielleicht können wir in den nächsten Wochen oder Monaten nochmal sprechen, wenn du auch bei den Verhandlungen dabei warst. Vielleicht kannst du uns da das eine oder andere erzählen, das wäre interessant. Man muss auch sagen, dass es gibt ja zwei Videofilme über 40 Minuten, die er selbst gemacht hat, die den schweren sexuellen Kindesmissbrauch dokumentieren. Das heißt, am Freitag sind diese vier Mädel geladen als Zeugen. Ah ja. Wenn der braun genug ist und abgebrüht ist, dann verlangt er natürlich, dass die kleinen Kinder dann nochmal aussagen müssen. Das ist also, ja, wir haben ein eigenartiges Rechtssystem. Das wäre sehr schlimm. Das wäre ausgesprochen schlimm. Das wäre schlimm. Wilhelm, vielleicht bis demnächst mal und vielen Dank für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung. Okay, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer ist das, unsere Telefonnummer. Jetzt bitte ich mal meine Regie, die gerade benutzte Leitung rauszunehmen. Das funktioniert hier nicht bei mir. Ja, so. Und weiter geht's mit Susanne. Und Susanne ist 34 Jahre alt. Guten Morgen, Susanne. Hi. Hallo Susanne. Was? Das ist ja mal echt ein ganz großes Brüllen, was da vorhin war, weil ich habe selber zwei Kinder, ist ganz schlecht. Ja. Das ist immer erschütternd, wenn man das hört. Man da bin ich aber echt ganz übel. Definitiv. Ja, das ist mein Problem ja echt noch heftig ging, klein eigentlich. Ja, erzähl mal. Ja, pass auf, Domian. Erstmal bin ich froh, dass ich mal endlich mal mit dir reden kann. Mhm. Und zwar, klar, ich bin 34 Jahre alt, bin seit Ende März getrennt lebend, war 14 Jahre verheiratet, aber bin eigentlich immer noch verheiratet. Mhm. Und ich habe mich in zwei Männer verliebt und weiß nicht wirklich, was ich machen soll. Hab mit beiden eine Beziehung. Ja, den einen kenne ich jetzt seit 3,5 Jahren, den anderen seit 2 Jahren. Ja. Und mit beiden habe ich so ungefähr, also mit dem einen jetzt im September ein Jahr, mit dem einen im Dezember ein Jahr eine Beziehung. Und ich weiß gar nicht wirklich, was ich machen soll. Diese ich kann mich von keinem trennen. Und diese Beziehungen laufen parallel nebeneinander? Ja. Und die Männer wissen nichts voneinander? Nein. Und ich bin du lavierst hin und her. Ja, ich bin eigentlich nur noch am Lügen, ganz klar. Das ist ganz klar, das muss man dann ja auch. Voll ätzend und ich komme dann wirklich gar nicht mehr drauf klar. Wohnen die Männer in deiner Nähe, beide? Ja. Das heißt, du musst auch noch sehr aufpassen, wenn du mit dem einen rausgehst, dass der andere dir nicht über den Weg läuft. Ja, so wirklich rausgehen tue ich da gar nicht wirklich mit. Eigentlich treffen wir uns entweder hier oder bei denen. Also mit dem einen treffe ich mich mehr hier. Ja. Mit dem anderen treffe ich mich nur bei ihm zu Hause. Mhm. Aber das ist doch sehr komisch, wenn man sich dann über so einen langen Zeitraum nur zu Hause trifft mit ja, Männern. Sicher. Es fällt auch auf, klar. Ja, werden die nicht allmählich misstrauisch? Doch, extrem sogar. Was sagen die, was fragen die? Ja, können wir nicht mal ins Kino fahren und wieso gehst du nicht mit Essen und überhaupt, warum gehen wir nicht auf Heimatfest und diese ganze Palette und dann, ach klar, nein, ich bin so im Arsch, klar, weil ich muss morgens um 4:30 aufstehen, gehe morgens arbeiten, gehe abends arbeiten. Und die beiden wiegen sich in der Annahme, dass jeweils der eine mit dir fest zusammen ist, dass jeweils einer mit ja, dir... Ja klar, wie gesagt, der eine weiß von dem anderen nichts. Ist mir klar, jeder denkt, ja, das ist nicht nur so eine Affäre, genau, sondern ich bin wirklich mit der Susanne zusammen. Ja, das ist ja, meine... Ja, heißt wirklich zusammen mit dem einen, also mit dem ich 3,5 Jahre kenne, den jetzt im September einjähriges mehr oder weniger war. Dem habe ich schon oft gesagt, pass auf, ich weiß nicht wirklich, ob er wirklich auf Dauer festes ist, weil er extrem anhänglich ist. Mhm. Extrem anhänglich. Mhm. Also da war schon so extrem, da hat mir meine Freundin wirklich Pfefferspray in die Tasche gepackt und hat gesagt, nimm aber mit. Wie ist bitte? Kein Witz. Wie bitte? Weil der, ja, der ist mir echt hinterhergefahren. Wie? Wo ich gesagt habe, das geht gar nicht. Wie? Steckt deine Freundin dir Pfefferspray in die Tasche, damit du deinen Freund, mit dem du Verfolgungswahn hatte, weil er mir wirklich hinterhergefahren ist. Ja, und dann? Wie ging das oder weiter? Bei mir um die Ecke? Weil ich muss jetzt dabei sagen, du, ich wohne mitten im Wald. Also wirklich mitten im Wald. Das ist ein Haus. Wie romantisch. Ja, ist auch wirklich romantisch. Ich habe auch viele Viecher. Ja. Habe immer vom Bauernhof geträumt. Ist nicht das gleiche, aber fast. Mhm. Oben wohnen auch Nachbarn von mir, durch den... Okay. Kenne ich die beiden, den auch, okay, die beiden. Keine langen Ausflüchte. Der, ja. Als deine Freundin da das Pfefferspray mitgegeben haben, wie endete das denn dann? Ja, wie hat das geändert? Ich habe ihm das irgendwann gesagt, pass auf, das Pfefferspray habe ich in der Tasche wegen dir. Ja. Weil klar, entweder ruft er an, alle Viertelstunde, oder er fährt mir wirklich hinterher. Und das geht heute noch so? Ja, jetzt nicht mehr so ganz extrem. Aber ein bisschen weil immer noch. Weil ich sage, komm, pass auf, Cut, das geht so nicht, da werde ich bekloppt, weil ich habe... Klar, ich habe die Verantwortung für meine Mädels. Das geht einfach gar nicht. Was hast du die Verantwortung für? Für zwei Kinder, klar. Du hast zwei Kinder? Ja, 13 und 14 Jahre alt, ah ja, zwei Mädchen. Ah ja, ah ja. Und das geht mal gar nicht. Hör mal, Susanne, über was reden wir denn da? Wenn du redest mir jetzt schon ein paar Minuten in einer sehr genervten Art und Weise über diesen Typ, ne? Ja. Warum bist du mit dem überhaupt denn noch zusammen? Ja, ich weiß das nicht, weil ich auch... 34 Jahre, dann mach dir mal Gedanken. Ja, ich weiß. Aber irgendwie ist halt auch so, dass ich extrem an dem hänge. Ja, an was hängst du denn? Weil er vorher nicht so war. Klar, diese Beziehung läuft jetzt seit September ein Jahr. Ja. So parallel. Und wie lange ist er jetzt schon so? Das ist erst wirklich erst seit ein paar Wochen so extrem. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob der was mitgekriegt hat mit dem anderen. Also. Kann ich nicht sagen. Ist ganz der, klar. Wenn du den anderen mir beschreiben solltest, was würdest du über den sagen? Der andere, ja. Den kenne ich knapp 2 Jahre. Das hat irgendwie angefangen auf eine Weihnachtsfeier. Letztes Jahr im Dezember. Ja, ich meine eigentlich so... Der ist verheiratet. Ja. Aber wird extrem eifersüchtig jetzt. seit ein paar Monaten. Ach, der ist verheiratet und hat dich als Zusatzbeziehung? Ja, so mehr oder weniger. Er war auch so ausgemacht. Er war eigentlich nur so ausgemacht, nur Sex, ganz klar. Ja. So spontan. Sie hat so mal Idees. Ja, weil ich war ja getrennt oder fast getrennt. War offensichtlich, da man aussieht. Und jetzt ist er eifersüchtig? Jetzt fängt er an, eifersüchtig zu werden. Aber worauf ist er eifersüchtig? Ja, so, weil ich mich nicht melde und habe ich jemand anders kennengelernt und überhaupt und trifft sich gar nicht mehr mit mir und diese ganze Palette. Geht der dir auch auf die Nerven etwas? Nee, eigentlich nicht wirklich, nee. Wenn du so ganz, ganz streng beurteilen solltest. Dann gehen wir beide auf die Nerven. Dann gehen wir beide auf die Nerven. Wenn ich ganz streng beurteilen sollte, dann gehen wir beide auf Nerven. Aber ich weiß nicht, von wem ich mich trennen soll, weil ich an beiden hänge, Domian. Ach, Susanne. Ja, das ist echt Mädchen. Mädchen, sag ich mal zu dir. Ja, ich weiß. Nee, ich hab einen Knall. Ich weiß das selber. In dem Moment, wo du dem einen von dem anderen sagst, kommt ganz neue Dynamik in dein geheimnisvolles Spiel. Ja, und dann ist eh einer weg. Dann bringe ich beide um. Nein, also ganz im Ernst. Wenn du mir sagst, ganz streng genommen, gehen mir die beide auf die Nerven, dann sind das auch keine wirklichen Liebesbeziehungen. Ja, aber das gehen mir beide auf die Nerven. Nein, aber die werden anstrengend. Na gut. Das ist doch auch schon, aber das ist doch auch schon ein negatives Urteil. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, pass auf, Domian, ich hänge zwischen zwei Männern. Ich liebe die wirklich beide tief. Und du hättest mir von beiden Männern tolle Charaktereigenschaften beschrieben. Dann hätten wir ein großes Problem. Aber so machst du dich ja fast über die lustig und die nerven dich ein bisschen. Und das hat ja nicht den Geschmack einer wirklich schwerwiegenden Herzensverbindung, die du zu den Männern hast. Doch irgendwie schon. Na, aber irgendwie, so, Ich könnte jetzt mindestens 10 Charaktereigenzüge von beiden erzählen, die ich absolut liebe, ganz klar. So. Bloß, Fakt ist, weil ich mir wahrscheinlich nicht einig bin, was ich wirklich will, wird mir das zu anstrengend, weißt du, ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Dann mach doch einfach den ersten Schritt mal dahin, dass du mich nicht mehr lügst. Ja, das ist ganz gefährlich. Ja, gut. Da habe ich echt Angst vor. Ja, gut. Aber was willst du? Willst du lügen? Willst du weiter taktieren? Nee, eigentlich bin ich gar kein Lügner, ganz klar. Gut. Eigentlich bin ich ein ganz ehrlicher Mensch. Und ich habe einfach nur Angst, jetzt die Wahrheit zu sagen zu beiden. Dann kann es sein, dass du beide verlierst. Ja, ich weiß. Ja, dann kann es sein. Aber dann hast du es aber auch genauso verdient. Ja, ich weiß. Weil du möchtest auch nicht so behandelt werden, wie du die Typen behandelst. Nee. Klar. Also ist der Fall ganz klar. Oder du entscheidest dich jetzt wirklich sehr schnell für einen und verabschiedest dich von dem anderen. Und dann ist immer noch die Frage, beichte ich das oder beichte ich es nicht? Ne? Das ist die nächste Frage. Aber dass du in Richtung Ehrlichkeit gehen musst, allein schon für dein eigenes Selbstbewusstsein, ist doch ganz klar. Oh ja, nicht nur für mich alleine, auch für meine Mädels, ganz klar. Genau, das. Ja, ist einfach so. Die kriegen das ja auch mit. Ja. Da taucht einmal der Hugo auf und dann taucht wieder Hans auf. Nein, das ist nicht so. Klar, hier taucht nur einer auf. Ach so. Ganz klar. Aber die wissen, dass es da zwei Männer gibt. Ja, doch, die wissen das schon. Ja. Bist du auch kein tolles Vorbild für die Mädels? Das ist nicht doof, ne? Ganz logisch. Ja. Wenn ich dann erzähle, ich fahre zu einer Freundin, peng, noch nach abends nach Arbeit. Die sind nicht doof, klar. Meine Eltern hat mich dann irgendwann gefragt. Und klar, habe ich das irgendwann erzählt, weil sie mir auch vieles. Ich meine, klar, wir haben so ein 3-Mädel-Haushalt, wir erzählen uns eigentlich alles. Ja, und du bist ja, eigentlich sollte man als Eltern ja ein Vorbild sein. Und nicht so ein Hin- und Her lavieren, ich weiß nicht und ich kann nicht und ich da und hin und her. Mensch, Susanne. Ich weiß. Setz dich auf den Hintern und entscheide. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich weiß. Das weißt du selbst. Ja. Und dass das nicht so weitergeht, weißt das du auch selbst. Ja, auch klar. So. Brauchen wir gar nicht weiter reden. Stimmt. Du musst handeln. Alles okay, Gute. Domian. Wenn ich das irgendwann geklärt habe, dann rufe ich dich nochmal an. Ich wünsche alles Gute. Ja auch. Tschüss, Susanne. Und mach weiter so. Sehr gerne. Genial. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Das ist unsere Telefonnummer hier. Unsere kostenfreie Nummer für euch. Heute ist eine Freitemennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann könnt ihr das zu jedem Thema machen. Und ich bin jetzt verbunden mit Hannelore. Hannelore ist 57. Guten Morgen, Hannelore. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Hannelore. Und was geht's denn bei dir? Es geht bei mir um die Wahl, um die Bundestagswahl. Die uns ja alle mittlerweile in Atem hält. Ja. Oder? Ja, genau. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, ja, stimmt ja, auch wieder. Weil ich habe dieses Duell da gesehen zwischen Steinmeier und Merkel, ja, das war ja so eine Kuschelsendung. So haben es viele empfunden. Ja. Und du auch. Ich auch. Ja. Hast du mehr Zoff erwartet? Ja, irgendwie Mensch, ja. Heute Abend lief in der ARD. Habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe es heute gesehen und neulich irgendwann auch mal nachts bei Phoenix nochmal eine Runde, und zwar aus dem Jahr, als Franz Josef Strauß... Ach so, da ging es ja richtig. Da ging es rund. Da Helmut, ging es richtig rund. Aber hallo. Ich weiß es nur, Franz Josef Strauß... Helmut Schmidt. Und Helmut Schmidt. Ach. Und wer war da noch da? Ja, da war Genscher dabei. Wiener war natürlich da, ja, klar. Ich weiß nicht, ob der... Kohl als CDU-Vorsitzender. Die haben sich wirklich... gefetzt, aber... Was war heute in dem Ausschnitt, was wir gesehen haben in der ARD, was war der Helmut Schmidt böse? Und was hat er den Strauß angegangen und den Kohl angegangen? Ja, da saß ja, man. Ich habe es leider nicht gesehen. Da saß ich vorhin noch, obwohl das so lange vorbei ist, vor dem Fernseher und war ganz gebannt und dachte mir, wäre nicht schlecht, wenn wir das heute auch hätten, sowas. Ja, und heute ist nur, jeder verteidigt irgendwie seine Position und was weiß ich. Und naja, ich bin letztes Mal, ich habe vorhin gesagt, bei deinen Kollegen 10 Jahre, kann ja gar nicht sein, nicht zur Bundestagswahl gegangen. Ah. Das ist ja, was weiß ich, die letzte Bundestagswahl war vor 8 Jahren, ne? Nee, vor 5 Jahren. Ja, ja. Vor 5 Jahren, ja, dann stimmt doch 10 Jahre. Ja. Und ich habe damals Schröder gewählt. Und ja, nachdem ich den gewählt habe, dann ist Hartz IV gekommen. Und das hat uns ja alle irgendwie niedergerissen. Ah ja. So. Mehr oder weniger, oder? Ist ein großes, riesengroßes Problem gewesen und ist für Schröder natürlich letztendlich dann auch so belastend gewesen, dass er, glaube ich, aus dem Kanzleramt geflogen ist. Ja. Gehst du denn dieses Jahr wählen? Ja. Ja. Unbedingt. Ja. Unbedingt. Und ich will alle Leute dazu auffordern, dass sie wählen gehen. Unbedingt, finde ich auch. Egal, was sie wählen, aber sie müssen irgendwas wählen. Vielleicht nicht ganz egal, was sie wählen. Ja, wir wollen keine Extremisten. Naja, nun, ich kann ja nicht sagen, was ich jetzt wähle, oder was? Ja, mir liegt es gerade auf der Zunge, aber ich bin auch gerade etwas unsicher, dich zu fragen. Ich frage dich mal lieber nicht, das ist alles ein bisschen schwierig. Ja, nicht schwarz-gelb. Aha, na, ich habe es mir fast schon gedacht. Um Gottes Willen nicht. Aber das ist ja doch eine klare Aussage von dir, dass du sagst, ich als Bürgerin fühle mich da schon verpflichtet zu und es ist mein Recht und das nehme ich auch in Anspruch, ich gehe wählen. Ja, ich habe es ja mal nicht gemacht, weil ich auch gedacht habe, ah, die machen da sowieso, was sie wollen und ja, so. Aber im Grunde, wenn man nichts macht, dann kann man auch nicht da sitzen und sagen... Dann kann man auch nicht meckern. Lamentieren darum... Genau. Ganz genau. Man und sagt immer nur, da ist die eine Stimme, auf die kommt es ja auch nicht an. Aber manchmal kommt es eben auf eine Stimme doch auch an. Genau. Und ich denke mal, ich habe mich ja mal so ein bisschen schlau gemacht. Ich höre nachts immer, jetzt läuft das auch auf Deutschlandfunk, Doku und Debatten. Genau zu deiner Zeit. Ja. Du warst ja die ganze Zeit nicht da, da habe ich das natürlich mehr gehört. Ja. Und jetzt höre ich das nicht mehr. Und da sind ganz viele Stimmen, die irgendwie sagen, wir müssen irgendwas verändern hier in unserer demokratischen Republik. Also ich finde, um das nochmal aufzugreifen, auch, dass wirklich jeder sich dazu zu bequemen sollte, zur Wahl zu gehen. Es ist ein hohes Gut, wählen zu dürfen. Es gibt viele Völker auf der Welt, die uns sehr beneiden darum, dass wir wählen können und dass wir in einem demokratischen Land leben. Mhm. Und wir haben eine geteilte Geschichte hinter uns. Unser Land war geteilt und in dem anderen Teil konnte man über Jahrzehnte eben nicht wählen. Und es ist gut, dass wir das können. Also werden wir es auch tun. Ja, nun, ich bin mir noch nicht so sicher in der anderen Richtung, was ich wählen soll. Meine Güte, soll ich eben noch mal im Internet nachgucken oder ich würde natürlich jetzt sehr gerne eine Wahlberatung machen. Ja, das wäre toll. Aber dann fliege ich hier raus, dann komme ich blitzig hier morgen nicht mehr. Ja. Das darf ich leider nicht machen. Obwohl mir britzelt es schon so unter den Fingernägeln, mit dir ein bisschen Tachlis zu reden. Aber darf ich nicht, kann ich nicht. Ist ja auch richtig so. Das ja, muss ja alles. Vielleicht mache ich das privat mal mit dir. heute in einer Woche, ihr Lieben. Da können wir ganz offen reden und da kann ich euch auch rundherum meine Meinung zu allen Parteien sagen. Jetzt, diese Woche und diese Zeit vor der Bundestagswahl darf ich das allerdings nicht. Ja, so. Aber erstmal ist es schön, mit dir gesprochen zu haben, Domian. Gebe ich sehr gerne zurück, Hannelore. Und du wanderst schon zum Wahllokal am Sonntag? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ich muss nur noch meinen Partner davon überzeugen. Es ist auch sowas ganz Komisches. Ich habe eine Partnerschaft seit 15 Jahren, aber wir wohnen seit 10 Jahren nicht mehr zusammen. Ich bin so ein bisschen Extremmensch, obwohl ich eigentlich... Ein Exot. Ja, weiß ich nicht. Ich finde das ja eigentlich ganz... Ich finde das normal. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein gutes Händchen am Sonntag und dass du die richtige Wahl triffst, mit der du hinterher dann auch gut leben kannst, wenn du... Ja, kann ich denn nochmal euch kontaktieren? Sehr gerne, dass wir vielleicht in einer Woche nochmal sprechen. Dann verrätst du mir, was du gewählt hast. Ja. Wäre doch ein Wort, sollen wir es so machen? Denn darf ich das ja sagen. Dann darfst du es sagen und ich darf es auch sagen. Hallo, dann bis nächste Woche. Ja. Schön, mit dir gesprochen ja, zu haben. Ja, mit dir auch. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Annette. Und Annette ist 59. Guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Domian. Annette, um was geht's bei dir? Ja, wir waren im Juni im Urlaub nach langen, langen Jahren. Und wir hatten einen schönen Urlaub. Wir haben am 18. Juni noch unseren 38-jährigen Hochzeitstag gefeiert. Ja. Und am 19. Juni werde ich morgens wach, höre einen Bums, gucke, mein Mann ist nicht mehr im Bett, stehe auf, suche ihn in der Wohnung, gucke im Fenster raus, sitzt da draußen vorm Haus auf der Bank und ist tot. Och. Ganz plötzlich. Er sitzt draußen auf der Bank? Auf der Terrasse, ja, vorm Haus. Im Urlaub? Im Urlaub. Wo, in welchem Land? In Österreich. Er war ein bisschen früher aufgestanden als du. Anscheinend, setzte ja. Setzte sich auf die Bank und von dem, und er ist von der Bank runtergefallen und von dem. Nein, auf den Tisch. Auf ja, den Tisch geschlagen und von dem Geräusch wurdest du dann, das hast du gehört. Ja, da wurde ich von wach. Wurdest du von wach? Ja. Und ich werde da einfach nicht mit fertig. Du hast ja da in dem ersten Moment sicherlich nicht geglaubt, dass er tot ist. Nein, mein Schwiegersohn und meine Tochter waren nebenan. Da habe ich geschrien und geklopft und kamen die runter und haben gerufen, Rettung anrufen. Ich habe in dem Moment auch gar nicht daran gedacht. Hat er denn in dem Moment noch geatmet? Nein, also mein Schwiegersohn ging nach ihm hin, hatten sich gepackt, hatten auf den Boden gelegt, hat seinen Namen gerufen und dann schrie er immer, Annette, der ist tot, der ist tot. Wir wissen es nicht. Und dann kam irgendwann ein Rettungswagen? Kam, ja. Ja. Und der Arzt und ja. Die haben dann retten sie mal einen Mann, aber war nichts mehr möglich. War nicht so möglich. Was vermutet man, was es war? Der plötzliche Herztod, Sekundentod. Aus heiterem Himmel. Aus heiterem Himmel. Er war nicht herzkrank? Nein, nicht. Gar nichts. Er war eigentlich ein gesunder Mann? Ja. Wie alt war er? 61. 61. Mhm. Der hat immer im Wald gearbeitet, Holz gemacht dann. Und ganz entspannt wart ihr im Urlaub, schöne Zeit erlebt. Ja. Abends, wie habt ihr den letzten Abend verbracht? Ja, da haben wir noch so ein bisschen Abschied gemacht. Meine Tochter, die hatte Unbekannte in Österreich. Mhm. Weil wir ja unseren Hochzeitstag hatten und hatten wir noch geplant für den Freitag, weil das auch der letzte Urlaubstag war. Wollten wir abends schön essen gehen. Mhm. Mein Mann, der hatte noch einen Atlas nachgeguckt, wo er eventuell samstagsmorgens mal eine andere Strecke fahren kann. Hm. So war unser letzter Abend. Also so richtig völlig herausgerissen aus dem normalen Leben. Voll aus dem Leben. Jetzt befindet man sich in Österreich. Ja. Man macht Urlaub und dann stirbt der Mann. Ja. Wie geht denn das dann alles? Wie? Ja. Erzähl mal. Da kam die Kripo erstmal. Wurden wir bewacht. Zwei blieben bei meinem Mann. Der lag immer noch draußen auf der Terrasse. Einer kam mit in die Hütte rein, also das sind so Almhütten da. Hm. Sowas hattet ihr gemietet da? Ja. Hm. Da Dann kam eine Trauerhilfe, Psychologen. Ach, die kamen dann schon gleich? Die kamen sofort. Das ist ja toll. Aber was die mir erzählt haben, weiß ich nicht mehr. Weil du so unter Schock standst? Ja. Mhm. Ja, dann haben sie ein bisschen fertig gemacht, kam der Pastor noch. Mhm. Und dann haben sie ihn geholt. Und ich wollte dann nur noch nach Hause. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte. Und die Polizei war da, um abzuklären, dass es sich um kein Verbrechen handelt. Ja, aber dann fühlt man sich ja wie ein Verbrecher wohl. Wenn die Polizei dann da ist. Ja. Ja, klar. Man wird ja bewacht. Und ja, ja. Aber das war denen dann auch schnell klar, dass ja, das natürlich war. Dann bei uns nachmittags im Bestatterinstitut hatten den abgeholt. Ja, dann wurde ein österreichischer Bestatter beauftragt. Ja. Ja. Und dann sind wir nachmittags dahin gefahren. Ja. Da konnten wir uns mal von ihm verabschieden. Hm. Das ist ja nicht so wie hier bei uns. Ich wohne hier am Land und wenn da einer stirbt, dann kommt er in eine Leichenhalle, dann kriegt man einen Schlüssel. Mhm. Dann kann man sich von ihm verabschieden, so oft wie man will. Mhm. Oder unten, da muss man das anmelden. Ja, das ist. Und dann ist, haben wir uns von ihm verabschiedet und das war's denn. Das war alles noch an demselben Tag? Alles an demselben Tag und dann ging das darum wegen Überführung. Ja. Und das ist ja ganz schlimm mit der Überführung. Ist das kompliziert? Dann wird er in so einen Zinksack eingelötet mit dem Zoll und Polizei dabei. Auch nochmal Polizei dabei? Ja, und dann wird der überführt und die müssen, glaube ich, in jedem Bundesland, wo die über der Autobahn fahren, müssen die eine Genehmigung haben, dass die mit einer Leiche über die Straßen fahren. In Deutschland müssen die von jedem Bundesland? So habe ich das gehört, ich weiß es nicht. Warum musste die Polizei bei dem bei dem Hineinlegen in diesen Überführungssack. Ja, dass der das auch wirklich ist. Ach so. Dass der das auch wirklich ist. Und dann wird der hier in Deutschland, hier bei uns, entweder der Zoll und Polizei dabei sein müssen, wenn sie den Sarg wieder aufmachen, den Zinksarg, und würden ihn dann wieder rausholen. Bist du denn gemeinsam mit dem Leichenwagen nach Hause gefahren? Nein, wir haben uns das alles anders überlegt. Die zweite Möglichkeit war eine Einäscherung in einer Urneüberführung. Ach so, dazu habt ihr euch dann entschieden? Da haben wir uns dazu entschieden, weil ich wollte ihm das nicht mehr antun. Er ist dann in Österreich eingeäschert worden? Ja. Aber vorab seid ihr nach Hause gefahren? Ich wollte nach Hause. Ich konnte über die Terrasse nicht mehr gehen. Verstehe, natürlich. Wo mein Mann drei Stunden gelegen hat und war tot. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis dann die Urne aus Österreich kam? 14 Tage. Eine Woche. Eine Woche. Auch diese Woche stelle ich mir absolut schrecklich vor. Ja. Das war ja alles unwirklich wahrscheinlich für dich. Ja, das war. Und es hatte wahrscheinlich dann eine neue Wirklichkeit, als du die Urne gesehen hast, oder? Ja. Ja, und dann haben wir ihn hier beerdigt. Ja. Aber ich kann das immer noch nicht glauben. Nee. Und ich sehe ihn auch immer noch da sitzen. Er hatte sich einen roten Anorak angezogen. Und ich sehe immer das Rote. Wenn man so lange zusammen ist, dann spricht man ja über alles. Auch über intime Sachen. Ihr seid ja jetzt auch in so einem Alter, wo man das vielleicht auch schon tut, machen auch jüngere Leute. Habt ihr über den Tod, über das Ende gesprochen? Wie das? Nein, haben wir noch nicht. Noch nie? Hatten wir noch nie, nein. Nein. So immer ein bisschen Angst vor dem Thema auch vielleicht? Ja, ich weiß es nicht, aber ich kann es nicht sagen. Es war einfach, weil er gesund war. Das war ein kraftstrotzender Mann. Also der war im Bergbau tätig, der war immer auf Montage, Er ist immer und hat jetzt anderthalb Jahre der Rente, jetzt ist er zu Ruhestand gekommen und. Ja, das ist dann das Traurige, wenn die Leute ihr Leben lang gearbeitet haben und dann gar nichts von ihrer freien Zeit, die sie sich so wirklich verdient haben, dann haben. Ja. Du bist ja eingebettet, wie du gerade schon gesagt hast, in eine Familie. Ja. Hilft dir? Aber ich wohne ganz allein im Haus. Ja. Ganz alleine, meine Tochter hat gebaut. Wie weit wohnt ihr entfernt? 10 Kilometer. Ah ja. Aber die hat ihre Arbeit. Das heißt, du bist viel alleine? Ja. Und wirst erdrückt von Tausenden von Erinnerungen? Ja. Wahrscheinlich allein, wenn du durchs Haus gehst, an jeder Ecke springen dir 10.000 Erinnerungen von deinem Mann entgegen. Ja. Das glaube ich. Ich kann auch noch nichts wegräumen. Mhm. Ich kann noch nichts aufräumen. Ich kann das noch nicht. Das ist auch ganz unterschiedlich. Manche Menschen machen das sofort, nachdem jemand verstorben ist, dass man die Sachen wegräumt, die Kleider von demjenigen. Manche verwahren sie eine Weile auf. Manche verwahren sie vielleicht auch zu lange auf. Weil man, irgendwann muss man ja sich auch verabschieden. Aber das ist bei dir ja noch alles sehr frisch. Ja. Weinst du oft? Ja. Kannst du schlafen nachts? Ich war jetzt eben schon im Bett. Ich habe es wieder gesehen, wie er da gesessen hat, bin ich wieder aufgestanden. Ich kann das. Hast du mal überlegt, in eine Trauergruppe zu gehen? Ja, das hatten sie mir auch schon gesagt, aber ich war immer noch am Überlegen. Ich denke, wenn ich daran gehe, dann höre ich auch noch von denen das Leid und dann rege ich mich noch mehr auf. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es für dich auch tröstlich, mit Menschen zusammen zu sein, von denen du hundertprozentig weißt, die sind genauso traurig wie ich. Die haben genau so eine traurige Geschichte erlebt. Und man verhält sich vielleicht entspannter und geht offener miteinander um. Versuch es doch mal. Du kannst es ja abbrechen, wenn du merkst, dass das nichts für dich ist. Ja, aber momentan, da war ich noch so, ich habe so viel mit dem ganzen Schriftkram und so weit, alles auf mich zugekommen ist. Also das ist ja... Hast du denn so auf Freunde und Bekannte, mit denen du dich treffen kannst? Ja, habe ich auch. Also meine Geschwister, die unterstützen mich sehr. Aber letztendlich ist man dann, wenn man dann, wie du sagst, allein im Haus ist, ist man alleine mit seinem Schmerz auch. Ja, ja. Ich würde dir mal trotzdem gerne eine Anschrift von einer Trauergruppe in deiner Umgebung geben, Annette. Mhm. Vielleicht machst du es nicht gleich nächste Woche, aber vielleicht in 2-3 Wochen, dass du einfach mal überlegst, ich kann ja mal hingehen. Nächste Woche werde ich 60, das steht auch noch bevor. Das steht auch noch bevor. Der Geburtstag, der auch in Erinnerung ist mit vielen, vielen gemeinsamen Erlebnissen, mit dem, da musst du was organisieren, da musst du irgendwas machen mit deinen Kindern und mit deinen Verwandten, dass du nicht alleine bist. Nein, wir wollen wegfahren, meine Tochter und Schwiegersohn und ich. Ja, ja, genau. Will nicht hier im Haus bleiben und... Ja. Lieber Annette, wir rufen dich jetzt mal zurück, das heißt, Simone ruft dich zurück. Mhm. Kannst du mit Simone dann auch noch eine Weile reden? Und sie gibt dir die eine oder andere Adresse, auf die du vielleicht zurückgreifen kannst, wenn du es möchtest. Ja. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und hier ist Jeanette. Jeanette ist 31. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Ja, jetzt höre ich dich richtig. Jeanette, schön, dass du da bist. Ja. Danke. Was ist denn dein Thema? Meine Vergangenheit. Was ist denn da los mit der Vergangenheit? Ich habe eine ziemlich, haarsträubende Vergangenheit. Erzähl mal ein bisschen. Was ist denn haarsträubend daran? Ich war mal ein Kind vom Bahnhof Zoo. Du warst mal ein Kind vom Bahnhof Zoo? Genau. Müssen wir vielleicht ein bisschen erklären? Also Bahnhof Zoo ist Berlin. Berlin, das war so in den 70er Jahren, ne? 80er Jahren. Später auch noch. 16 Jahre her. Ja, genau. Nicht 70er, was rede ich. So die Szene für Drogenkonsum von Kindern, Kinderprostitution und so weiter. Ja, leider. Bitte? Leider. Leider. Hm. Erzähl mal, wann, in welchem Alter bist du in diese Gegend geraten? Dort hingekommen? Ich glaube, das erste Mal war ich mit 14 da und ich habe sogar meine Jungfräulichkeit auf dem Babystrich verloren. Bist du Berlinerin? Nein. Nee. Woher kommst du? Ich bin in Potsdam. Ach so. Mhm. Und bist mit 14 auf den Strich Bahnhof Zoo gegangen? Weil ich indirekt, also ich war das erste Mal am Bahnhof Zoo und da hat mich halt ein Junkie ausgenutzt. Was heißt ausgenutzt? Um es ganz direkt zu sagen, entschuldige bitte. Ja, sag's wohl. Ich habe mit 6 Kerlen geschlafen, er hat sich die Cola eingesteckt. Und ich habe 2 Döner und 2 Cola gekriegt und bin zum Schluss breitbeinig gelaufen. Da warst du 14. 14. Jeanette, wo waren deine Eltern? Ich wurde als Kind ziemlich heftig misshandelt mit Schlägen. Deswegen bin ich immer wieder abgehauen. Das heißt, du hattest keinen Bock mehr zu Hause zu sein? Genau. Ich war lieber auf der Straße. Nach diesem ersten schlimmen Erlebnis, von dem du gerade gesprochen hast, bist du dann ganz auf der Straße geblieben? Oder bist du ja. nochmal? Ja. Mhm. Also ich wurde zwischenzeitlich natürlich immer wieder von der Polizei aufgegriffen. Ich war bei denen bekannt als Dauerabgänger. Haben die dich dann in ein Heim gesteckt? Oder nach Hause geschickt? Auch. Also ich war in Berlin in etlichen Durchgangsheimen. Ja. Einmal bin ich sogar schwarz gefahren bis nach Hannover. Mhm. Also ich habe unheimlich viel erlebt. Aber du warst dann immer wieder auf dem Bahnhof und immer wieder in Berlin auf dem genau. Strich? Mhm. Genau. Also man hat dich nicht lange in irgendwelchen Heimen oder Lagern oder wo immer gehalten? Naja, auf dem Strich eher weniger. Sagen wir mal so, ich habe, wenn ich nicht zu essen gehabt habe, geklaut. Mhm. Also so Süßigkeiten halt oder Klamotten. Aber du hast schon auch dein Geld verdient mit Prostitution, oder? Nee, eher weniger. Das habe ich wirklich gemacht, wenn es nur nicht anders ging. Ach so. Mhm. Hast du auch viele Drogen konsumiert? Ich war auch in der Hausbesetzerszene. Mhm. Und es gibt ja halt gute Punks und böse Punks. Und die guten Punks, die kümmern sich halt um einen und die Bösen, die reden halt nur von einer bestimmten Sache. Nur von einer bestimmten Sache? Von was? Von Sex oder was? Genau. Ja. Hattest du das Glück, zu den guten Punks zu kommen? Sagen wir mal so, es war eine Mischung aus Gut und Böse, aber ich habe mich probiert, halt mehr an die Guten zu halten. Na, im Klartext, die Frage war, hast du Drogen genommen? Ja, habe ich. Welche Art von Drogen? Einmal habe ich eine Leine gezogen, also einmal gesneezt. Gott sei Dank war der Stoff gepanscht. Also Kokain oder Speed, sowas? Oder, ja. Oder Heroin auch genommen? Ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus. Entschuldige bitte. Na, das ist schon mal ganz gut. Dann, das heißt für mich, dass du nicht so viel konsumiert hast. Genau. Und ansonsten Haschisch. Haschisch. Alkohol auch? Ja. Ja. Also eine ganze Menge für so ein junges Mädel, die eigentlich noch ein Kind ja, war. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mit 14 diese heftige Erfahrung gemacht, dann immer wieder mal ein bisschen Strich, ein bisschen Drogen, aber draußen gelebt, auf der Straße. Wie viele Jahre hast du? Ja, warst du obdachlos und hast auf der Straße gelebt? Also ich war natürlich zwischendurch immer wieder zu Hause. Ich war insgesamt 2-3 Jahre am Bahnhof zu. Mhm. Und ich habe in der Zeit noch ca. 20 Vergewaltigungen hinter mich gebracht. Wer hat dir das angetan? Einmal war ich sehr naiv. Da haben mir 6 Türken angeboten, dass ich bei ihnen schlafen kann. Mhm. Und naiv wie ich war, bin ich mitgegangen und die sind dann halt nacheinander über mich rübergerutscht. Mhm. Um es dezent auszudrücken. Oder war auch ein Türke, das werde ich nie vergessen. Das war ein Tegel, der hat mir angeboten, dass ich bei ihm schlafen kann. Der wollte mich zum Schluss ersticken, hat mir ein Kissen aufs Gesicht gedrückt. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich da rausgekommen bin. Ich weiß nur, ich bin 2 Jahre später hin. Ich weiß, es klingt lebensmüde. Du bist 2 Jahre später nochmal zu dem Typ hin? Ja. Und du wusstest noch, wo der wohnt, und der wohnt auch noch da? Ja, ja. Und du, das ist der Hammer. Warum wolltest du hin? Aus Zorn? Ich wollte für mich Genugtuung haben. Was hast du denn dann? Hast du ihn angetroffen? Ja, ich bin auch wieder zu ihm mit hoch. Und er wollte mir wieder an die Wäsche. Und da habe ich gesagt, ich bin hergekommen, um zu pennen und nicht um mit dir eine Nummer zu schieben. Der war danach so beleidigt, der hat sich umgedreht und gepennt. Ich bin 1,50, naja, ein bisschen mehr als 1,50 groß, wie gerade mal ein Zentner, und der wog das Doppelte und war nur einen halben Meter größer. Das heißt, du hast das zweite Mal Hochrisiko gespielt. Ja. Das hätte ganz schlimm enden können. Ja. Aber was wolltest du denn bei dem oder mit dem? Ich wollte einfach für mich Genugtuung haben, weil so eine Menschen kann man nicht anzeigen. Ja, aber was da heißt Genugtuung? Einfach indem du da hingehst und sagst, ich will nicht mit dir pennen? Mhm. Das war meine Art Genugtuung. Das war deine Art Genugtuung? Ich weiß, hört sich extrem an. Mensch, Janet, was hast du erlebt? Was hast du erlebt? So, jetzt lass uns mal ein bisschen... Wann bist du aus all diesem Sumpf und diesem Dreck und dieser Gosse rausgekommen? Mit 16. Schon mit 16? Was heißt schon? Ja. Ich hatte jetzt die Sorge, dass es noch länger gewesen wäre. Schon, es reicht, 2 Jahre reichen aus. Entschuldige, so habe ich es nicht gemeint. Okay. Ja, nee, ich fasse es nicht so auf. Ich bin ein offener Mensch, also... Mit 16, wie hast du es geschafft, da rauszukommen? Aus eigener Kraft. Mit eigenem Ohne Willen? Ohne Streetworker, ohne allem. Ohne Streetworker, weil du kapiert hast, wenn ich mir nicht selbst helfe, dann gehe ich kaputt. Weil ich hatte vorher noch einen Unfall. Ich habe eine angeknackste Wirbelsäule. Bei mir sind die ersten 3 Lendenwirbel versteift. Mhm. Und ich wurde eine Woche lang eingesperrt und sexuell missbraucht. Mensch, was hast du alles hinter dir? Als du dann mit 16 die Entscheidung getroffen hast, ich will hier raus, was hast du denn dann getan? Wie macht man denn das, wenn man so weit unten ist? Halt von Punks wieder gefragt, ja, willst du einen mitrauchen? Bahnhof zu halt. Mhm. Und habe ich irgendwann gedacht, wieso eigentlich? Mhm. Warum lässt du dich einladen? Mhm. Du bist dann für ein paar Stunden bedröhnt, dir geht es gut, hast aber die gleichen Probleme danach weiter. Mhm. Okay, das und das habe ich denen gesagt. Ja. Und dann hieß es, ja, und du bist doch blöd, habe ich gesagt, ey Leute, ihr seid blöd. Okay, nicht ich. Das ist die Einsicht, aber wie hast du denn einen Schritt geschafft dann in eine Normalität? Indem ich einfach nicht mehr wollte. Ich wollte einfach nicht mehr. Okay, aber von was hast du dann gelebt? Wo hast du gewohnt? Also, bevor ich jetzt meinen Job gekriegt habe, kurioserweise in der Nähe vom Bahnhof Zoo, war ich halt Hartz-IV-Empfänger. Also gelernt habe ich nichts. Hm. Ich war mal früher in der Gärtnerei. Trotzdem die Frage, ich will mir das vorstellen, 16 Jahre, du hast diese Hölle hinter dir. Du hast irgendwann die Einsicht, ich will das alles nicht mehr. Wie schafft man es dann zum Beispiel, eine Wohnung zu finden und dann aus diesem Milieu rauszukommen? Wie geht das? Ich habe einfach gesagt, lasst mich in Ruhe. Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Ich versuche jetzt auf die Beine zu kommen. Ja, aber da musst du dich doch an irgendwen wenden, ans Jugendamt. Nee. Gar nicht. Ja, gar nicht. Aber wo hast du denn dann gewohnt? Naja, ich war halt in der Zeit wieder zu Hause. Ach so, verstehe. Und hast von da aus... Ich musste zur Schule gehen und da wurde ich halt auch gemobbt und... Aber du bist wieder zur Schule gegangen. Naja, nach meinem Unfall war ich halt in der Nervenklinik. Ja. Da habe ich dann meinen einfachen Hauptschulabschluss nachgeholt. Ja, immerhin. Mit einem Jahr Schulzeitverlängerung. Immerhin. Und, ja. so hast du dich dann so peu à peu rausgesetzt. So nach und nach hochgerappelt. So, jetzt bist du 31. Wie lebst du heute, Janet? Ja, heute wohne ich in Potsdam. Mhm. 5 Minuten vom Park Sanssouci entfernt. Na, ein Traum. Ja. Und also, hast du eine Arbeit? Ja, ich arbeite in der Gastro. Super. In der Gastronomie. Super. Hab regelmäßig mit Promis zu tun. Es gibt viele Promis in Potsdam? Nee, in Berlin. Ich arbeite in Berlin Bahnhof zu. Hast du eine Deswegen weiß ich auch immer, wann ich die Straßenseite wechseln muss. Ah ja, ich verstehe. Also eigene Wohnung in Potsdam, ein Job. Ich wohne mit meinem Freund zusammen, bin mit dem seit 14 Jahren zusammen, habe einen Job mit meiner Mutter, die mich früher misshandelt hat, mit der verstehe ich mich jetzt auch gut. Würdest du sagen, dass es dir heute eigentlich ziemlich gut geht? Ja, auf jeden Fall, im Gegensatz zu früher. Morgen habe ich Geburtstag. Weißt du, dass ich dir gratulieren muss und will und es auch aus tiefem Herzen tue? Denn das, was du hinter dir hast, das kann sich ja gar keiner vorstellen. Deswegen ist mein Motto, ich bin klein, aber nicht klein zu kriegen. Ja, das ist ein sehr gutes Motto. Da hast du das, da kannst du so verdammt stolz sein, dass du das selbst geschafft hast. Du hättest auch vor die Hunde gehen können, du hättest auch sterben können. Ja, ich hätte AIDS kriegen können, ich hätte alles kriegen können. Alles, aber du hast es geschafft. Du hast es geschafft und führst jetzt ein Leben, wie du es gern möchtest. Und das ist eine große Leistung. Respekt, Respekt. Danke. Freue mich, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Freue mich sehr. Und jetzt sage ich schöne Grüße in das schöne Potsdam, das ich auch sehr mag. Oh, ich liebe Potsdam, besonders den Park St. Susi. Ich auch. Also wenn ich in Potsdam bin, muss ich immer in den Park gehen. Das finde ich ein Traum. Da kann man. Ja, ich setze mich da gerne hin. Ich bin Mensch, ich schreibe Gedichte. Ja. Ich lese viel. Dadurch, dass ich Gedichte schreiben kann, kann ich sehr viel verarbeiten. Wenn du mich irgendwann da mal siehst, ich kenne dich ja nicht, aber dann sprich mich ruhig mal an. Reden wir mal. Ja, mache ich auf jeden Fall. Freue ich mich. Jeanette, alles Gute. Schön, dass du angerufen hast. Danke. Tschüss. Dir auch. Ciao. Tschüss. Und jetzt geht es weiter mit der Hannelore. Noch eine Hannelore heute. Die ist 77. Guten Morgen, Hannelore. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Hannelore. Ich habe ja erst heute Glück. Ich bin schon den zweiten Tag in der Warteschleife. Guck, na, dann haben wir beide uns jetzt. Das ist doch sehr schön. Was ist denn dein Thema? Weswegen rufst du an? Die Liebe. Ach, die Liebe. Um Gottes Willen, ich bin nicht in Karlmann verliebt. Übrigens, ich muss euch mal was erzählen. Ja. Vorige Woche hat ja eine Frau angerufen, die in Herrn Kachelmann verliebt ist. Ja, das habe ich ja mitgekriegt. So, und heute Morgen als ich aufgestanden war, bekam ich eine Mail von Jörg Kachelmann, der offensichtlich dieses Gespräch hier gehört hat. Ja. Aber da war mit der Mail irgendwas nicht in Ordnung. Ich konnte es nicht genau lesen. Aber auf jeden Fall, liebe Zuschauerin oder Hörerin, mit der ich damals gesprochen habe, der Jörg Kachelmann hat es mitbekommen, hat die Liebeserklärung hier gehört. Aha. Hannelore, aber jetzt zu dir. Ja, dann hoffe ich auch, dass das, was ich möchte, auch gehört wird. Na, da sind wir also gespannt. Also erstens mal, ich bin keine alte Oma. Glaube ich. Ich habe noch bis 75 Tennis gespielt. Ich fahre noch Cabrio. Wow. War nicht so ein schönes altes wie du. Aber was hast du? Ich bin ein Autofan. Was hast du für ein Cabrio? Ja, ich habe einen 15 Jahre alten Mercedes. Wow. Und zwar den Viersitzer. Der wurde ja nur sehr wenig gebaut. Super. Sehr schön. Sehr schön. Ja, sehr den schick. Gebe ich auch nicht her. Sehr schick. Ja, sehr schickes Auto. Meine Enkel sind da alle scharf drauf. Macht was her, das Auto. So, jetzt aber zur Liebe. Ja, ich muss aber etwas auch noch vorweg sehr gerne sagen. Und zwar, also mit 14 haben sich meine Eltern getrennt. Ja. Und da ich bei meinem Vater geblieben bin, ich wollte in Mainz studieren, hat mich meine Mutter verflucht. Oh. Ich sollte in der Gosse enden. Und das hat mein ganzes Leben bestimmt. Gott, wie schrecklich. Das hat die Mutter zu dir gesagt, ich verfluche dich, Kind, du sollst in der Gosse enden. Weil ich bei meinem Vater geblieben bin, ja. Hast du denn später wieder Kontakt mit deiner Mutter gehabt? Ja, aber nur eben da. Dass sie mal die Enkel sah und sonst eigentlich nicht mehr. Sie hat dir nie vergeben? Wir haben dann auch nie mehr drüber gesprochen. Aber es war nie ein gutes Verhältnis mehr. Nee, aber darum geht es nicht. Das muss ich nur vorausschicken. Okay. Dass du siehst, dass ich also in Gefühlssachen sehr zurückhaltend war. Mhm. Ja, ich konnte es gar nicht, konnte kein Gefühl zeigen vor Angst. Naja, verstehe. Mhm. Ja. Ich bin im Beruf. Habe es zu was gebracht. Ich habe studiert. Ich war die Jüngste, die beendet hat. Schon mit 6 Semestern habe ich mein Staatsexamen gemacht. Was hast du studiert? Kunstgeschichte, Modedesign. Wow. Und Innenarchitektur. Wow. Also die Prüfung habe ich im Modedesign gemacht. Super, toll. War auch mit 21 nachher die jüngste Einkäuferin in einem ganz großen Konzern. Ja. Also beruflich lief das dann alles rund? Ja, ging alles gut. Ja. Ja. Und zwar unter anderem kam ich auch nach Wuppertal-Elberfeld. Mhm. Ich stehe in der Abteilung und da stehen da vier junge Männer, die sich unterhalten und mich anschauen. Mhm. Und dann kommt der eine auf mich zu und spricht mich an. Mhm. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Da warst du 21, 22? Ja, so. 22. Mhm. Genau. Lieber auf den ersten Blick. Und das hat sich also rausgestellt, das waren Kommilitonen. Ja. Die hatten gewettet, dass er es nicht wagt, mich anzusprechen. Ja, in der Zeit war das ja alles noch ein bisschen verkrampfter, ne? Ja, sehr, ne? Ja, ja. Er hat in München-Gladbach auf der Textilingenieurschule hat Robert studiert. Ja, Robert heißt er. Robert. Mhm. Ja, ich muss ein paar Namen nennen, weil ich hoffe, dass es auch jemand hört. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist, liegt ja nun sehr, sehr lange zurück, über 50 Jahre. Ja, ja, mhm. Und ist denn aus dieser Liebe was geworden? Das ist ja das Problem. Ah. Ich habe da einen Fehler gemacht. Was war und das? Zwar bin ich sehr viel versetzt worden, ja. Denn die Firma war im Aufbau mit den Abteilungen und ich habe eine neue Abteilung eingerichtet, musste deshalb von Haus zu Haus. Also viel beschäftigt. Ja, ja. Und in vielen Städten. Mhm. Wir konnten uns also nach 3 Monaten musste ich schon weg. Mhm. Und es war eben so, dass er mich nur in den Semesterferien, da war er bei seiner Tante in Königstein im Taunus. Mhm. Und von da aus hat er mich denn besucht. Also hat sich schon was angebandelt so ein bisschen. Ja, aber du weißt ja, wie das ist. Damals hat man möbliert gewohnt, ja. Da durfte man keinen Herrenbesuch haben. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, es war also ganz schwierig. Wie weit ist es denn damals gegangen? Habt ihr geknutscht? Ja. Das schon? Ja. Sehr viel mehr war nicht. Sehr viel mehr war nicht. Und dann ging das Ganze wieder auseinander. Nein, das kommt das Dicke. Er hat mich zuletzt in Mainz besucht. Mhm. Und als ich ihn zum Bahnhof abends brachte, meinte er, wann wir uns denn nun wohl verloben wollten. Oh. Und ja, ich habe da eben den Fehler gemacht und habe gesagt, weißt du was? Du hast noch 2 Semester zu studieren. Mhm. Warten wir die doch ab. Dann wissen wir, wo du in welcher Stadt Arbeit bekommst. Mhm. Mhm. Und ich versuche, mich dahin versetzen zu lassen. Ja. Ja, war doch ein ganz ordentlicher Vorschlag. War doch gut, ja. Jetzt müssen wir ein bisschen komprimiert machen, sonst kriegen wir die Geschichte nicht mehr hin, weil die Zeit. Und das war das letzte Gespräch. Das war das letzte Gespräch? Ja. Das heißt, er war verschreckt. Ich bin schon wieder versetzt worden. Ich habe seine Telefonnummer, das heißt, die von seinen Wirtsleuten verloren. Mhm. Und ich habe gehofft, wenn er anruft oder schreibt in die Firma, ja. Dass die ihm sagen, wo sie mich hinversetzt haben. Aber da kam nichts. Da kam nichts Und mehr. Dir ist es auch nicht gelungen, irgendwie ihn ausfindig zu machen. Ja, das ist ja eine Tragik. Das beschäftigt mich bis heute. Über 50 Jahre lang. Ja, denn ich habe dann 3 Jahre später einen Kollegen geheiratet, der 15 Jahre älter war, ja. Und bin halt nicht glücklich geworden. Oh. Ich habe zwar 2 nette Töchter, 5 Enkel, alle super. Aber dein Mann, ich gehe mal davon aus, dass der Mann nicht mehr lebt? Nein, der ist 1976 gestorben. Also und so lange bin ich mehr oder weniger alleine. So, Hannelore, jetzt nutze aber ich mal... Aber ich suche diesen Mann... Der Robert seit heißt. Jahren. Der Mann heißt Robert. Robert Marquardt, gebürtiger Berliner. Robert Marquardt? Marquardt, ja. Marquardt, gebürtiger Berliner. Ja, ich habe also ganz Berlin durchtelefoniert, nichts. Dann hatten wir mal besprochen... Weißt du, es wäre ja völlig verrückt, wenn Robert uns zufälligerweise heute Abend zuhören würde. Ja, oder vielleicht seine Kinder oder was. Ja, aber wenn er persönlich zuhören würde, hätte er dich natürlich und die Geschichte jetzt sofort erkannt. Ja, es gibt jetzt noch was. Sein Bruder lebte in Rio de Janeiro. Ah ja. Und wir hatten überlegt, vielleicht mal zu ihm auszuwandern. Mann, also wenn das klappen würde. Ja. also dann wird hier, fließt der Champagner aber hier, wenn wir euch hier irgendwie verwandeln können. Also Robert, du... Und er ist Berliner, gebürtiger Berliner. Er ist Berliner. Jetzt, und müsste auch in meinem Alter sein. Jetzt muss ich Schluss machen, Hanno. Wir haben alles kompakt erzählt, das ist meinst sehr gut. Meinst du, das könnte was werden, ich wenn weiß er nicht. Sich bei dir meldet? Dann stellen wir den Kontakt her. Alles klar, tschüss. In der Technik, Gundel Blendin. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.